1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Pünktlich zur Stelle und wir beginnen gleich mit unserer Sendung, mit einer freien Themennacht heute. Also ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Es geht los mit Susi und Susi ist 35. Guten Morgen, Susi. Hallo Jürgen, guten Morgen. Hallo Susi. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um Angststörung. Angststörung? Du leidest darunter. Ja, ich habe eine Angsterkrankung, Angststörung, wie man es auch immer nennen mag. Mhm. Also nicht vor realistischen Ängsten, irgendwie vor, keine Ahnung, vor einer Krankheit oder vor irgendwas, sondern immer zum Beispiel beim Zahnarzt. Also Hauptpunkt ist bei mir Zahnarzt, da muss ich auch morgen hin und das ist auch so, warum ich die Nacht nicht schlafen kann. Ja. Ach du lieber Gott. Ja, und ich war da auch schon ganz oft. Also es ist ein Arzt auch meines Vertrauens. Mhm. Ich weiß, dass mir bei dem nichts passiert und er kennt auch meine Angstgeschichte und so weiter. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Lass mich mal erstmal ein paar Fakten erfragen. Wie lange hast du diese Angsterkrankung schon? Also es ist schwierig zu sagen. Ich denke, sie begleitet mich schon mein ganzes Leben lang, weil ich als Kind schon bei Ärzten immer sehr, sehr ängstlich war. Aber diagnostiziert ist jetzt seit 2006, da bin ich nämlich das erste Mal auch in Therapie gegangen. Ja, und ist das eine Angsterkrankung, die sich also fast ausschließlich auf Arztbesuche oder Zahnarztbesuche konzentriert, beschränkt? Ja, also jein, muss ich sagen. Natürlich, Arztbesuche schließt vollkommen mit ein. Schwerpunkt ist natürlich der Zahnarzt. Frauenarzt zum Beispiel habe ich überhaupt kein Problem damit. Ach so, da kann ich kein Problem, ja. Nee, überhaupt nicht. Also alles, was jetzt dann so, weil der macht ja nichts weiter an mir, ne? Alles, was damit Blut abnehmen oder an Eingriffen an mir damit zu tun haben, dann wird's schlimm. Mhm. Also kann man sagen, es ist eine Arztangst, die du hast. Eine Art Angst, ja. Nein, eine Arztangst. Ach, nein, nicht ganz. Also es ist halt auch von Medikamenten zum Beispiel. Also bei der Zahnarztbetreuung, ich habe nicht vor dem Doktor an sich Angst oder vor dem, was er tut, sondern ich habe dann zum Beispiel Angst bei der Spritze, dann könnte ich ja umfallen, könnte irgendwelche Nebenwirkungen haben und so weiter. Ist mir schon klar. Also alles, was mit Arztbesuchen zusammenhängt, macht sich die Angst auch nur in anderen Lebensbereichen irgendwie bemerkbar? Nicht mehr. Das war 2006, das habe ich ganz toll durch meine Therapie in den Griff bekommen, war jetzt auch wirklich jahrelang angstfrei, wie gesagt, bis auf die Zahnarztgeschichte oder halt dann, oh Gott, ich könnte dann umfallen oder mir könnte dann schlecht werden und mich übergeben müssen und. Verstehe, so, jetzt steht morgen ein Zahnarztbesuch bevor. Das ist natürlich für jemanden, der da unter Zahnarztangst leidet, ein Horror. Was wird da morgen bei dir gemacht? Weißt du das schon? Also ich muss dazu sagen, dadurch, dass ich natürlich diese Angst habe, habe ich natürlich meine Zahnarztbesuche auch dementsprechend immer rausgeschoben. Mhm. Und dann waren meine Zähne natürlich nicht mehr die besten. Wie lange warst du jetzt nicht beim Zahnarzt? Also ich war mal über 10 Jahre nicht und war jetzt aber die letzten Male schon ein paar Mal. Also mein Mund ist jetzt mal aufgeräumt, sage ich mal. Und jetzt kriege ich morgen, wenn meine Zähne abgeschliffen und ich kriege eben Kronen und Brücken. Jetzt habe ich nichts mehr Schlechtes im Mund, aber natürlich viele Lücken. Verstehe, morgen werden die Zähne abgeschliffen. Wie viele? Morgen 4 Stück. Und also jetzt morgen der Oberkiefer und dann irgendwann die nächsten Wochen müssen wir halt gucken, wann wir da wieder einen Termin haben, der Unterkiefer. Du machst es aber, du lässt es machen bei vollem Bewusstsein. Ja, ich lasse es machen bei vollem Bewusstsein. Keine Narkose. Nein, das möchte ich auch nicht, weil da verliere ich auch meine Kontrolle. Das ist noch schlimmer für mich. Dieser Arzt, zu dem du gehst, weiß aber Bescheid und kennt deine Ängste. Ja, das weiß er schon. Das heißt, wie hab ich mir das vorzustellen? Du gehst da wirklich mit Panik, Schweiß wahrscheinlich morgen dahin, sitzt im Wartezimmer, wartest, bis du aufgerufen wirst. Ja. Dann wirst du aufgerufen, dann musst du Platz nehmen auf diesem Stuhl da. Der ist ja dann für dich wahrscheinlich auch schon ein Horrorstuhl. Absolut, absolut, ja. Kann man sich nicht vorstellen, wenn man damit keine Ängste in Verbindung bringt, kann man sich nicht vorstellen, was ich da durchmache. Beschreib mir das. Du nimmst dann Platz auf diesem Stuhl. Was geht in diesem Moment allein schon da vor dir? In dir? Also, meinst du jetzt gedanklich oder körperlich? Alles. Also erstmal körperlich geht's natürlich los mit, aber das habe ich schon im Badezimmer, mit absoluten Herzraten. Mhm. Also, dass ich meine, ich kriege jetzt gleich einen Kollaps, Herzinfarkt oder so. Schweißausbrüche? Zum Hals. Ja, das kommt dann, wenn ich auf dem Stuhl sitze, dann habe ich total kalte, schweißige Hände. Wobei ich eigentlich ein Mensch bin, der überhaupt nicht zu Schweiß hinten neigt, aber da habe ich total schweißige, eiskalte Hände. Ja. Und dann natürlich der Magen kribbelt wie verrückt, also total übel eigentlich, ja, fast schon. Sagst du dann auch was oder schweigst du? Nein, ich schweige. Du schweigst, du liegst ganz tapfer da, du Armes, und So, und dann kommt der Arzt irgendwann und versetzt dir wahrscheinlich die Betäubungsspritzen. Ganz genau, er lacht schon, wenn er mich sieht, weil er schon weiß, ach ja, haben wir wieder Angst, ja, ist schon in Ordnung. Also er weiß schon ganz toll, wie er auch mit mir umgehen soll. Also ich muss wirklich an dieser Stelle sagen, das ist ein fantastischer Arzt, ein fantastischer Mensch Er sei dir gegönnt. Wenn du dann, kurz bevor dieser, ist die Spritze auch, hast du auch vor der Spritze große Angst? Haben viele Leute ja so große Angst vor. Ja, also vor dem Einstich an sich, wie die meisten Leute Angst haben vor dem sogenannten Pieks, überhaupt das nicht. Ich habe dann nur von der Wirkung der Spritze Angst. So, und dann ist es so für mich eigentlich die entspannteste Zeit, wenn die Wirkung einsetzt, ist das alles taub im Mund. Und dann denke ich so, komm, mach, was du willst, du wirst es schon gut machen und legen mal los. Das ist bei dir aber nicht so. Ja, genau, da geht's von mir erst los. So, jetzt ist alles betäubt, du liegst da, Mund ist aufgerissen, der Arzt neben dir und wahrscheinlich nur ein oder zwei Arzthelferinnen. Beschreib mal dann dein Gefühl und deinen Zustand. Also ich konzentriere mich, und das ist natürlich das absolut Verkehrteste, das weiß ich auch, aber ich konzentriere mich richtig und warte auf den vielleicht Schmerz, der jetzt gleich kommt. Der aber nicht kommt, weil es gut betäubt wurde. Ist richtig. Und er kommt nie, und jedes Mal warte ich wieder. Also total irrsinnig eigentlich, aber ich warte und dann verkrampfe ich mich auch so, dass mir dann vielleicht auch irgendwas wehtut, was jetzt am normalen Betäubten nicht wehtun würde. Verstehe. Also die Angst ist darin zu sehen, dass du die große Angst hast, da würde der Schmerz kommen und die Betäubung wäre nicht intensiv genug. Ja, und dann gehe ich natürlich auch, obwohl der dann an mir rumbohrt, und dann merke ich, okay, das geht ja eigentlich, ja, und dann sagt er, ach, ich bin jetzt gleich fertig, dann entspanne ich mich kurzfristig, aber dann kommt die neue Angst, weil ich mir denke, okay, jetzt bin ich dann fertig, dann heißt es ja, ich muss jetzt dann aufstehen und gehen. Mhm. Wenn ich aufstehe, könnte ich ja umfallen, weil ich vielleicht die Spritze nicht vertragen habe. Gut, aber da ist ja der Arzt und die Arzthelferin, die könnten dich ja dann festhalten. Das beruhigt mich aber gar nicht. Ich lache dich nicht. Ich lache dich nicht aus, ich nehme das sehr ernst. Also ich habe es Gott sei Dank. Nein, ich weiß es zumindest aus, weil ich lache ja selber manchmal drüber. Ja. So, dann wollen wir hoffen, dass du dann diese, auch während der dann morgen abschleift und so, bist du ganz still und du jammerst nicht oder stöhnst nicht, schreist nicht, liegst ganz starr und still da. Ja, das kann man wirklich so sagen. Ich mache mich nur bemerkbar, wenn ich halt mal kurz aufstehe oder so, wenn wirklich was ist. Ich vermute mal, du krampfst dich fest an dem Stuhl, hältst dich fest am Stuhl. Ja. Ja. Und jetzt kommt da ganz, also diese akute Angst, worum ich jetzt morgen so extreme Angst habe, ist nämlich noch ein Punkt dazugekommen. Ich war eben am 25. Mai, Entschuldigung, das ist schon zwei Wochen länger her, also so Mitte Mai oder sowas war ich da, weiß es nicht mehr ganz genau, und da hat er mir drei Zähne gezogen, eben zur Vorbereitung für diese Brücken, Und dann war es eben so, dass mir, warum weiß ich nicht, war es mir danach schwindelig. Aber nicht nach dem Zahnarzt gleich, sondern erst nach Stunden, nachdem ich schon wieder zu Hause war, hatte ich so einen Drehschwindel. Weißt du was, Susi? Das wird dir hundertprozentig morgen nicht passieren. Zähne ziehen ist natürlich viel krasser als Zähne abschleifen. Wenn du dann nach Hause kommst, dann... Wie ist es denn dann, wenn du dann, normalerweise dann aus der Praxis rausgehst, fällt dann so ein dicker Stein vom Herzen? Ja, aber der fällt eigentlich so richtig, also fällt schon ein bisschen, aber so richtig komplett, dass ich sage, wow, jetzt bin ich stolz auf mich und jetzt habe ich es geschafft und jetzt geht es mir wieder gut, ist eigentlich erst, wenn ich wieder zu Hause bin und wenn auch die Betäubung nachgelassen hat. Verstehe. Also Susi, ich bin ganz guter Dinge, du hast ja jetzt schon so viel trainiert, dass das morgen gut läuft. Und drei Zähne ziehen ist wirklich schon krass, und da kann es auch sein, dass einem dahinter vielleicht mal ein bisschen schlecht wird. Bei Zähne abschleifen wird einem hinterher nicht schlecht, bin ich ziemlich sicher. Und du machst es ja richtig. Du machst es ja wirklich richtig. Du gehst ja in die Angst rein, du setzt dich der Angst aus. Und, und über kurz oder lang wirst du dann auch auf diese Art und Weise diese Angst irgendwann komplett im Griff haben. Weglaufen vor einer Angst ist das Schlimmste, was man tun kann. Dann wird die Angst immer mächtiger. Das ist richtig. Und wenn ich meine Angst mich schon früher gestellt hätte, dann müsste ich diese ganze Prozedur nicht machen, weil dann hätte ich noch alle meine Zähne. Ne? Also ich würde jetzt an der Stelle ganz entspannt ins Bett zu gehen, guckst noch und hörst noch uns bis 2 Uhr und dann schön schlafen. Und dann wird das morgen gut. Und dann wirst du ein tolles Gebiss haben und du wirst ganz stolz auf dich sein. Ja, okay. Liebe Susi. War super, mit dir zu sprechen, und ich weiß, du hörst es nicht gern, weil du hast es schon 1000 Mal gehört, aber ich muss dir auch sagen, die Sendung ist sowieso top, aber du bist ein ganz, ganz toller Mensch. Ich danke dir sehr herzlich. Sehr, sehr nett von dir. Alles klar, ich danke dir, Jürgen. Wir drücken dir die Daumen. Alles Gute. Vielen Dank. Tschüss. Jo, danke, Jürgen. Ciao. Tschüss. So, und schon geht's weiter mit Bettina. Und Bettina ist 40. Guten Morgen, Bettina. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Bettina. Um was geht's denn bei dir? Bei mir geht's darum, dass mein Mann sich nach 20 Jahren Ehe und 3 Kindern letzten Mittwoch, nachdem ich es eigentlich selber rausgefunden hatte, schwul geoutet hat. Ach. Du hast es selbst rausgefunden. Seit ja. Wann und seit wann? Seit wann ich das weiß? Mhm. Seit 14 Tagen gut. Ach so, nicht vorher rausgefunden. Also nein, er hat sich letzte Woche Mittwoch schwul geoutet und 14 Tage vorher habe ich angefangen, das rauszufinden. Und du hast in all diesen 20 Ehejahren nichts davon erlebt? Nicht erlebt, sondern erahnt? Doch, im Prinzip schon. Ich kenne meinen Mann schon 30 Jahre und wir sind zusammen in einem Verein gewesen, wo ich schon begrüßt wurde mit den Worten, ach übrigens, da hinten XY ist schwul. Mhm. Jetzt bin ich aber Menschen gegen offen und ich mag Diskriminierung nicht. Und wir haben uns immer gut verstanden. Also, und dann vergingen die 20 Ehejahre und da ist dir nichts Besonderes aufgefallen weiter? Nein, Bekannte haben immer mal was gesagt und ja, meine Güte, wir haben 3 Kinder. Wie ist es denn jetzt rausgekommen? Es ist dahingehend rausgekommen, dass er an meinem Laptop, auf den auch meine Kinder Zugriff haben, auf einschlägigen Chatseiten und auch auf GayTube unterwegs war und es nicht für nötig befunden hat, die Verläufe zu löschen. Und da bist du ihm auf die Schliche gekommen und hast ihn damit konfrontiert? Das wollte ich. Ich habe mich sogar auf einem Chatportal mit einem Profil angemeldet und habe mit meinem eigenen Mann geschrieben. Ach du je. Als Mann? Als Mann. Und was hast du dem geschrieben da? Was hat er geantwortet? Ja, ich habe ihn angeschrieben, dass ich ihn nett fände und ob man nicht weiterschreiben könnte. Und daraufhin kam relativ schnell, hast du nicht ein Bild, erzähl mal mehr von dir. Und dann habe ich dann angegeben, ich wäre auch wäre verheiratet gewesen, hätte das in der Ehe festgestellt und wäre halt froh, wir hätten keine Kinder. Und also die Lebensläufe gleichten sich und ich wusste, dass er darauf anspringt. Wie alt hast du dich gemacht? In deinem Fake-Profil? Ich war, glaube ich, 32. 32. Und wurde es in diesem Chat auch, ging es da auch schon zur Sache, irgendwie sexmäßig? Nein, das nicht. Es ging dann halt darum, dass er mich näher kennenlernen wollte, weil das halt alles so passen würde. Mhm. Und das hat er gesagt. Unterschrieben schon, wurde schon mit Umarmung, Kuss und Herzschmerz und hat man nicht gesehen. So, und ich habe dann auch versucht, ein Treffen auszumachen, aber ich war nicht in der Lage, da alleine hinzugehen. Und es wäre ja verrückt gewesen, wenn du dich in diesem Chat oder am Ende dieses Chattes geoutet hättest als seine Frau. Wenn du das gemacht hättest, wäre krass gewesen. Ja, der Plan war eigentlich gewesen, man vereinbart ein Treffen. Und dann gehst du hin. Ja, verstehe. Ich gehe dahin, genau, ja. So, wer hat jetzt wen angesprochen und wie kam es, dass er es zugestanden hat? Also ich habe, letzte Woche Mittwoch war das Gespräch, den Donnerstag davor bin ich nervlich etwas eingebrochen zu Hause und habe dann gesagt, ich würde gerne ein Gespräch führen wollen. Mhm. Das wurde mir dann versprochen für sonntags, donnerstags abends wurde es etwas heftiger. Da wurde dann gesagt, Freitag. Als ich Freitag versucht habe, das Gespräch zu führen, wurde es gesagt, dass es nicht stimmen würde. Man würde es sonntags führen und dann hat es halt bis Mittwoch gedauert. Ich habe also zu ihm sonntagsabends gesagt, wenn er bis Mittwoch nicht selber auf mich zugekommen wäre, hätte er auf jeden Fall ein Gespräch. In diesem Gespräch, hast du es angesprochen zuerst oder er? Nein, er wollte, dass ich frage und dann habe ich nur gesagt, ich frage nichts. Und dann hat er angefangen zu sprechen? Und hat es klar gesagt, hier, liebe Frau, ich bin schwul? Richtig. So klar hat es gesagt? Richtig. Immerhin, er hat nicht um den heißen Brei rumgeredet. Nein. Ja, die Tatsache an sich ist auch nicht schlimm. Ich habe viele schwule Bekannte. Ich kann damit umgehen. Ja gut, aber es ist dein Mann. Es bricht ja deine ganze Ehe zusammen. Ja, das klar. Also mit der Reaktion, was jetzt in mir vorgeht, damit habe ich auch nicht gerechnet. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Hat er denn hat er ein Verhältnis im Moment am Laufen? Hat er einen Freund? Nein. Hat er ein Verhältnis? Nein. Baggert er irgendjemand an zurzeit? Er hat sich in den besten Freund meiner 18-jährigen Tochter verliebt. Ach du lieber Gott. Ach du lieber Gott, diese Freundschaft ist natürlich auch die Brüche runtergegangen. Meine Tochter geht seit anderthalb Monaten zum Schulpsychologen, sitzt mit dem jungen Mann in einer Klasse. Das hat er dir jetzt auch gestanden, ja, bei dem Gespräch? Nein, nicht bei dem Gespräch, mit einem Gespräch danach bekam ich das so. Ach so, und weiß dieser junge Mann von seinem Glück? Ja, anscheinend wohl. Das heißt, er hat ihn irgendwie angesprochen. Hast du denn das Gefühl, Bettina, dass dein ganzes Leben jetzt zusammenbricht? Ein wenig schon. Ich trauere natürlich unserer Ehe nach. Dieser Mensch ist mir auch wichtig. Hast du nicht das Gefühl, wer weiß, wie lange der mich schon im Geiste betrogen hat? Ja, natürlich. Oder ein anderes Gefühl, vielleicht auch, dass du denkst, du wirst dir vielleicht viele intime Situationen vorstellen, die ihr hattet. Ja, mir gehen Sachen durch den Kopf. Genau, dann hast du dann so ein Gedanke, war ich jetzt der Gegenstand seiner Leidenschaft oder irgendwelche ganz anderen Gedanken an Männer? Genau, vielleicht? Genau. Ich habe ihn offen damit konfrontiert, dass ich gesagt habe, was waren deine Gefühle die letzten Jahre für mich? Und da sagt er mir, er hätte mich natürlich auch geliebt. Wie hast du das denn bei der Sexualität empfunden? War er in all den Jahren mit richtiger Leidenschaft dabei? Oder ließ es zu wünschen übrig? Sagen wir mal so, am Anfang schon. Mhm. So, es ebbt natürlich logischerweise immer mal was ja, ab. Ja, natürlich. Ich kann mich an eine Situation erinnern, das habe ich Ihnen jetzt auch in einem dieser Gespräche gesagt, wo es mir eigentlich relativ klar war, dass irgendwann dieser Tag kommen würde. Und zwar wollte er Analsex und ich wollte den nicht. Und irgendwie hat er es doch geschafft und ich habe währenddessen weinend dagelegen und er hat noch nicht mal reagiert. Wie alt sind eure Kinder? Wir haben einen 20-jährigen Sohn, eine gerade 18 Jahre alt gewordene Tochter und eine Tochter, die jetzt im September 16 wird. Wissen die Kinder jetzt schon davon? Die Kinder haben es ja auf brutalste Art und Weise mitbekommen. Gut, also die eine Tochter durch den Freund, du hast recht. Gut, das ist jetzt rum mit den Kindern. Ja, da hat man auch zu zweit offen auf ihrer Geburtstagsfete dann zugegeben, dass man sich in der Nacht davor versucht hat, körperlich zu nähern in unserem Wohnzimmer. Also dein Mann und der Freund von der beste Freund von deiner Tochter. Richtig. Wie gehen die Kinder damit um mit der neuen Information? Mit der Tatsache an sich haben auch die Kinder kein Problem. Die Kinder haben ein Problem damit, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Also ja. Ich habe mit meiner jüngeren Tochter gesprochen, ob ihr was an ihrem Vater aufgefallen ist. Daraufhin hat sie relativ angewidert zu mir gesagt, ja, Papa schreibt mit Männern. Wie soll es jetzt weitergehen? Was denkst du? Was ist dein Wunsch? Mein Wunsch an sich ist, dass er jetzt wenigstens uns gegenüber als Familie fair ist, respektvoll, rücksichtsvoll und mit viel, viel Verständnis und viel auch Hilfe holen an den richtigen Stellen, wie er jetzt mit sich umgeht, mit der Situation, was er angerichtet hat. Ich muss sagen, Bettina, ich finde das eine sehr, sehr souveräne Haltung deinerseits. Manch eine Frau wäre jetzt außer sich und vielleicht total wütend oder hysterisch oder ich weiß was. Aber du gehst ja doch relativ cool damit um. Ja, mir geht es sehr schlecht. Ich nehme Beruhigungstabletten und habe auch heute einen Kreislaufzusammenbruch gehabt. Weil ich halt versuche für die Kinder, obwohl sie schon relativ alt sind, eine faire und ruhige Lösung zu finden. Weil wir werden immer miteinander umgehen müssen. Natürlich. Also die Vorstellung, dass ihr euch jetzt trennt und dass ihr aber vielleicht gute Freunde bleibt, ist für dich gar nicht so schlimm. Die ist für mich gar nicht so schlimm. Das wird ein langer, harter Weg. Das weiß ich und den würde ich gerne mit ihm bestreiten wollen. Dann mach ihm doch mal den Vorschlag, du bist ja nun wirklich sehr, sehr, du gehst ja sehr auf ihn zu, wie ich das höre, dass ihr zusammen mal zu einem Familientherapeuten geht. Habe ich schon angesprochen, mit den Kindern zusammen lehnt er ab. dann vielleicht ihr beiden erstmal zusammen, du und er. Damit ihr erstmal. Kein dran denken. Also ich habe gestern Abend. Verstehe ich nicht. Das wird rausgeschrieben, die Selbsthilfegruppe Schwuler Väter hier. Genau. Und habe ihn gebeten, gesagt, du musst es nicht jetzt tun, nicht morgen, nicht übermorgen, aber wenn du mit einer Situation nicht klarkommst, hol dir bitte Hilfe. Weil ich weiß, dass das auch für ihn nicht leicht ist. Und er blockt ab. Er blockt ab. Es wird mir zum Beispiel erzählt, man hat da angerufen und hätte jemanden zugewiesen bekommen. Und wenn ich dann nachfrage, und wie war das Gespräch, muss ich ganz ehrlich sagen, kommt gleichzeitig, ach ja, der ist auch schwul und verheiratet und hat Kinder. Und aber gleichzeitig ist man auch schon dabei, sich ineinander zu verlieben. Man ist treffender, man schreibt sich Küsschen. Herr Bettina, erzählt er zumindest. Und das finde ich nicht in Ordnung. Nein, finde ich auch nicht in Ordnung. Ich finde, du musst jetzt diese Linie versuchen weiterzufahren, ihn dahin zu bringen, dass ihr eure Familie gut ordnet, sage ich mal, jetzt mit den neuen Verhältnissen, unter den neuen Verhältnissen. Und wenn er sich da so merkwürdig anstellt, dann ist das wahrscheinlich deine Aufgabe, dass du das machst. Es ist ein Armutszeugnis, dass er es nicht macht. Und wenn du da dich überfordert fühlst, würde ich mir ganz alleine noch Hilfe holen von außen, von der Beratungsstelle. Dann gehst du da alleine hin und holst dir mal so ein bisschen Know-how, um die Kraft auch zu kriegen, wie man so einen Fall jetzt gut und fair auch löst. Wir rufen dich jetzt nochmal an und du kriegst von uns noch ein paar Anlaufstellen, die vielleicht für dich interessant wären. Ja? Okay, ich danke dir. Liebe Bettina, trotz allem wünsche ich dir viel Glück und alles Gute. Dankeschön. Wir melden uns gleich. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.21 Uhr. Das ist heute unsere Zeit für die Domian-Postecke. Und wow, es gibt ein bisschen Musik, die machen wir noch ein klein bisschen leiser. Super. So, die erste Post hat mich sehr gerührt. Die kommt von Jim. Mach mal die Musik vielleicht bitte an die Regie noch ein klein bisschen runter. Sehr gut. Die erste Mail kommt von Jim. Jim schreibt, hi Domian. Ich bin erst 14 Jahre alt, aber ich gucke ganz oft deine Sendung, meistens heimlich. Ich wünsche mir dann immer so jemanden wie dich zum Papa zu haben. Bei uns zu Hause läuft alles schief. Mein Papa hört mir nie zu oder er sagt, hör auf, mich voll zu labern. Und bei meiner Mutter ist es auch so. Naja, kennenlernen werden wir uns ja wohl nie, aber auf jeden Fall bist du ein Vorbild für mich. Ich werde später niemals so wie meine Eltern. Das habe ich mir fest vorgenommen. Dein Jim. Das ist ein guter Vorsatz, Jim, wenn du das jetzt so für dich siehst und dir das vornimmst für nächstes Jahr oder für die nächsten Jahre, für deine Zukunft. Und schön, dass du bei uns bist. Ich freue mich auch sehr, dass wir so ganz junge Zuschauer und Zuhörer haben. So, Lisa schreibt, hallo Domian, die Sendung vorige Woche zwischen den Kulturen fand ich höchst interessant. Ein Aspekt allerdings kam mir zu kurz. Ich fühle mich als deutsche junge Frau manchmal fremd in meinem eigenen Land. Und zwar, wenn ich samstags ausgehe und pausenlos plump und manchmal auch aggressiv von Jungs mit ausländischen Wurzeln angemacht werde. Sie kommen an ihre eigenen Mädchen nicht heran und betrachten uns als Freiwild. Bitte verstehe mich nicht falsch. Ich stehe politisch links und freue mich, dass in Deutschland so viele Ausländer leben. Aber sie müssen sich unserer Kultur anpassen und unsere Kultur ebenso respektieren, wie ich mich bemühe, ihre Kultur zu respektieren. Es gibt auch viel Rassismus von Seiten islamischer Jungs und deutschen Frauen gegenüber. Zum selben Thema schreibt Janis, hi Domian, ich finde, dass du die junge deutsche Frau, die zum Islam übergetreten ist, viel zu hart befragt hast. Regelrecht in die Enge getrieben hast du sie mit der Frage, was sie empfinden würde, wenn ihr Sohn schwul würde. Respektiere doch einfach, dass es in anderen Kulturen andere Meinungen in Sachen Schwulsein gibt und bedenke, auch in Deutschland wanderten nach dem Krieg Schwule noch ins Gefängnis. Also bitte mehr Toleranz. Finde ich, lieber Janis, einen guten Aufruf, bitte mehr Toleranz, aber keine Toleranz der Intoleranz. Anita, 44, schreibt, hallo Jürgen, ich war vorige Woche wirklich geschockt, als du den jungen Mann, der vom Sterben seiner Großmutter erzählt hatte, als Faker angesprochen und angeklagt hast. Ja, er machte ein seltsames Geräusch am Ende des Gespräches, aber für mich klang es wie Weinen. Liebe Anita, leider war das kein Weinen, sondern das war wirklich ein übler Faker. Und ich habe das ja nach dem Gespräch auch gesagt, mir persönlich macht das gar nichts. Ich habe da ein dickes Fell und bin hart gesotten. Mir tun nur all die anderen Trauernden leid, auf deren Kosten dieser Typ gefaked hat, die vielleicht auch in der Situation waren oder zu der Zeit waren, dass jemand gestorben ist. Mit so einem Thema finde ich, es ist ein No-Go, da faked man nicht. So, und dann noch eine Mail von einem Menschen namens Cora Pan, oder wie immer das heißen mag, die schreibt: Hallo Domian, mit größtem Interesse habe ich vor ein paar Wochen ein Gespräch bei dir gehört, wo ein sogenannter Hundesklave angerufen hat. Er hat gut gesprochen und alles bestens erklärt. Eine Frage aber blieb leider noch offen. Wenn er Sex mit seiner Herrin hat, und das hat er ja, wie er erzählte, wie kann man sich das vorstellen? Gibt es dann nur die Hündchenstellung und bellt er dabei? Man weiß es nicht. Das hätte ich wirklich noch fragen sollen. Vielleicht ruft der nette Hundeslave ja noch einmal an und erzählt uns das. Ende der Postecke. Und wir machen jetzt weiter mit der Freien Themennacht. Und ich begrüße sehr herzlich die Vanessa. Und Vanessa ist 20 Jahre alt. Guten Morgen, Vanessa. Hallo, Domian. Vanessa. Hi. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Und zwar, mein Problem ist, ich habe Angst zu erblinden. Du hast Angst zu erblinden? Ja. Das heißt, du hast eine Erkrankung? Nee, eine Erkrankung ist es, also als Erkrankung wurde es nicht diagnostiziert. Ich habe minus 20 Dioptrien. Oh, das ist aber eine ganze Menge. Ich kenne mich da nicht so mit aus, aber ich glaube, das ist hammermäßig viel. Ja, das hat angefangen, ich fange erstmal von klein auf an, das hat angefangen, als ich noch ein Kind war, ungefähr mit 4 Jahren, und hat sich dann im Laufe der Jahren immer mehr gesteigert. Die Augen wurden immer schlechter, meine Kindheit war dadurch auch sehr schlimm, ja, weil ich oft gehänselt wurde, weil ich meine Brille einfach dick war. Das kann ich mir gut vorstellen, dass da Kinder gnadenlos sind, wenn ein anderes Kind mit seiner dicken Brille rumläuft. Ja, und das war halt für mich immer ein Problem. Das belastet mich heute noch selig. Das heißt, du warst immer ausgegrenzt und hattest keine Freunde? Also Freunde schon, aber naja, wie das halt so ist, man hat nie so die hundertprozentig richtigen Freunde. Ich habe jetzt, meine Brille jetzt ist ungefähr 1 Zentimeter dick, obwohl sie schon geschliffen ist. Was kannst du denn, also selbst mit dieser hohen Zahl, wie viel kannst du noch sehen und wie siehst du? Also ohne Brille ist es, passt überhaupt nichts mehr. Man erkennt Umrisse. Verschwommen alles. Aus näherer Sicht, aber auch nur Umrisse, wenn es weiter weg ist, wie ein Meter, erkenne ich nur Farben. Ach so. Ja. Und wenn du dann die dicke Brille aufziehst, was siehst du dann? Siehst du dann richtig? Ich sehe dann richtig, aber dann ist es auch wieder das Problem, wenn ich zum Beispiel in der Schule sitze, oder damals war das auf jeden Fall so, ich sitze in der Schule und kann das an der Tafel einfach nicht lesen. Alles, was näher dran ist, ist wie am PC oder an der Uhr, ist okay mit der Brille, aber so Schilder beim Autofahren oder so, das geht halt nicht. Und das geht nur mit Brille? Da kann man keine Kontaktlinsen an? Kontaktlinsen trauen sich die Kontaktlinsenhersteller gar nicht mehr zu schleifen, weil es einfach das Risiko, dass sie kaputt gehen, einfach zu hoch ist. Ach so, bei der Herstellung. Lasern geht auch nicht mehr, geht nur bis minus 12 Dioptrien und da bin ich fast das Doppelte drüber. Und ja. Hast du denn den Eindruck, oder hast du es gerade so gesagt, dass das im Laufe der Jahre immer schlimmer wird? Ja. Ja. Ja. Und deshalb die Angst zu erblinden? Deshalb die Angst, genau. Hat das ein Arzt auch so dir erklärt, dass die Gefahr besteht, dass du erblinden könntest? Nicht direkt, nein. Also ich war mal bei einem Arzt und der hat mir gesagt, ich sehe auf den Augen nur noch 30% und gelte eigentlich schon als behindert. Was machst denn du beruflich? Momentan mache ich einen Bundesfreiwilligendienst in einem Krankenhaus. Ah, ja. Sehr gut. Sehr löblich. Also ja. Machen nur nicht viele Leute. Im Krankenhaus. Gefällt dir das? Machst du das gerne? Ja. Das ist auch das, was ich jetzt auch als Ausbildung anstreben werde. Gibt es denn bei erwachsenen Leuten auch irgendwie dumme Sprüche noch wegen der dicken Brille? Das kommt halt immer auf den Menschen drauf an. Das heißt, es gibt solche auch noch, die... Es gibt immer wieder mal, da wird man mal schief angeguckt oder man bekommt dumme Kommentare an den Kopf geknallt, aber ich habe jetzt im Laufe der Jahren einfach für mich gelernt, einfach nicht dahin zu hören, aber trotzdem belastet es einen seelig ja auch. Ja klar. Leuchtet mir völlig ein. Ja. So, das heißt, es wird schon immer schlechter, aber kein Arzt hat bisher zu dir gesagt, ich fasse nochmal zusammen, dass du in 10 Jahren blind bist. Das kann man nicht sagen. Nein, aber sie haben auch nicht gesagt, dass es jetzt stillsteht, sondern es kann sein, dass es halt noch schlechter wird. Nun macht die Medizin ja im Moment in den letzten Zeiten rasende Fortschritte. Ja. Hat dir vielleicht irgendein Augenarzt mal was in Aussicht gestellt, dass er sagt, naja, vielleicht so in 10 Jahren haben wir eine neue OP-Methode oder irgendetwas, mit der wir Ihnen auch helfen könnten? Nee, ich glaube, das ist auch einfach, weil Sie mir keine falschen Hoffnungen machen wollen. Verstehe. Vielleicht ist da irgendetwas in der Entwicklung, aber die sagen das noch gar nicht. Genau, und ich bin halt jetzt echt froh. Ich habe meinem Freund, wir sind jetzt 3 Jahre zusammen und ich habe es ihm 1 Jahr lang verschwiegen. Was hast du ihm verschwiegen? Dass ich so eine dicke Brille habe. Wie geht das denn? Wenn ihr zusammen wart, hast du es ihm verschwiegen? Ja, also wir sind 35 Kilometer voneinander entfernt, sehen uns nur am Wochenende. Und dann habe ich meistens die Brille ausgezogen. Ach, 1 Jahr lang? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Dann bist du ohne Brille zu ihm nach Hause gefahren? Genau. Ja, aber du hast ihn noch gar nicht erkannt. Ja. Ja, wie du es gerade beschrieben hast, du findest dich doch gar nicht dann auf dem Bahnhof oder weiß ich wo zurecht. Du siehst doch kaum was, nur verschwommene Sachen. Nee, also wenn ich jetzt hier in dem Ort, wo ich wohne, langlaufe, erkenne ich es. Also weiß ich natürlich, wo was ist, weil ich das einfach kenne. Das ist ja Wahnsinn. Aber da kannte ich mich überhaupt nicht aus und das war halt schon... Aber dann hast du deinen Freund ja erst nach 1 Jahr mal wirklich angeguckt und gesehen, wie er aussieht. Ungefähr, ja. Ich hoffe nicht, es gab ein böses Erwachen, als du ihn gesehen hast. Nein, natürlich nicht. Und er ist halt auch die Unterstützung. Ich habe es ihm dann irgendwann mal gesagt, weil man so auf so einer Basis kann man ja dann auch nicht die Beziehung weiterführen, weil es ja einfach ein wichtiger Teil meines Lebens ist. Na klar, ich bin da völlig platt. Das ist ja wie in einem Film. Ja. Wie habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt? Ich gehe mal davon aus, dass du eigentlich immer deine Brille auf hast. Übers Internet. Ja. Und dann hast du natürlich... ein Foto geschickt ohne Brille? Ja, weil ich damals auch zu der Zeit, wo die Fotos entstanden sind, auch noch Kontaktlinsen hatte. Ach so. Wie hat er denn dann darauf reagiert, nachdem du nach 1 Jahr gesagt hast, hier, ich habe eine 1 cm dicke Brille? Ja, also damals war sie noch dicker, weil die noch nicht geschliffen war. Ach so. Ich habe jetzt erst wieder eine neue. Total verständnisvoll und hat gesagt, du musst dich nicht vor mir schämen, zieh die Brille auf, gehört zu dir. Ich hätte mit dir geschimpft, dass du 1 Jahr gewartet hast, mir das zu sagen. Ja, ich glaube, aber er hat's schon verstanden. Ja, irgendwo. Also das ist ja super. Das wär natürlich ganz schlimm gewesen, wenn er jetzt da blöd reagiert hätte. Ja, genau. Und jetzt kannst du ganz entspannt, könnt ihr ausgehen und du hast deine Brille auf und siehst Gott sei Dank die Welt dann auch. Und ja. Ich glaube ja, Vanessa, dass das, so wie du es jetzt schilderst, dass du es so annehmen musst, wie es im Moment ist und diese Angstgedanken so weit wie möglich wegdrängen musst aus dir, weil es bringt ja nichts, sich damit auseinanderzusetzen. Du bist ja, aber durch diese seelische Belastungen, die ich auch habe, durch andere Sachen, aber das wird den Rahmen jetzt hier sprengen, denke ich einfach nicht anders. Das sprengt den Rahmen. Nur vielleicht ein Stichwort, damit ich eine Ahnung habe. Zu Hause läuft es nicht so gut, ja. Weil mein Freund türkischer Herkunft ist. Und meine Mutter gibt mir nicht den Anschein, dass sie ihn versteht und durch 3 Todesfälle, die ich dieses Jahr alleine schon hatte. Ach so. Das heißt, das ist ja unser Thema, was ich gerade auch in der Postecke vorgetragen habe, nur umgekehrt. Das heißt, deine Mutter akzeptiert nicht den türkischen Freund? Ja doch, sie unterhält sich mit ihm und sagt mir auch immer, wenn ich ihn nicht akzeptieren würde, dann würde ich ihn gar nicht zu Hause reinlassen. Aber es ist immer noch so eine gewisse Distanz da und wir hatten uns auch mal ganz böse deswegen gestritten. Das sind einfach Sachen, die mich alle so belasten. Und ich war auch schon beim Arzt, aber der hat mich nur mit Medikamenten, mit so Beruhigungstabletten vollgestopft. Und das wollte ich dann auch nicht. Gut, dann überlegen wir jetzt mal im Hintergrund, was man machen kann. Meine Psychologin wird das überlegen. Ja. Also außerhalb der Tabletten. Tabletten, glaube ich, helfen in diesem Fall nicht so sehr besonders. Nein, die habe ich mir, ich habe sie 5 Tage genommen und dann habe ich sie mir selber abgesetzt. Ja, weil ich auch nicht psychisch davon abhängig sein wollte. Da muss man jetzt anders rangehen und behutsamer, finde ich. Ja. Sei froh, dass du so einen tollen Freund hast. Und ich finde es eine Schande, dass deine Mutter da Terz macht, muss ich nochmal sagen. Ja. Ich finde es wirklich eine Schande. Und wenn du es schaffst, vielleicht dann auch mit Hilfe der Tipps, die wir dir geben können, in diese Sache mehr oder weniger zur Seite zu drängen, also die Gedanken daran, dass du vielleicht erblindest, ja, wäre das ein großer Fortschritt, denn du lebst jetzt und lass dich nicht kaputt machen von dem, was vielleicht irgendwann mal auf dich zukommen könnte. Ist leicht gesagt, ich weiß. Gut, liebe Vanessa, jetzt rufen wir dich an, das heißt meine nette Psychologin, die Sabine, ruft dich gleich an, alles weitere besprecht ihr beiden. Vielen Dank, Domian. Sehr gerne, alles Gute und viel Glück. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt der Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen haben wir Themennacht und das Thema morgen heißt, dafür würde ich alles geben. Vielleicht hätte Vanessa auch anrufen können und die hätte gesagt, ich würde alles dafür geben, wieder richtig sehen zu können. Also gibt es irgendeinen ganz großen Wunsch in euch, über das ihr sagt oder über eine Sache, über die ihr sagt, dafür würde ich alles geben. Vielleicht gesund zu werden, vielleicht jemanden hinter Gittern zu bringen, vielleicht jemanden vor Gericht zu bringen, vielleicht das eigene Kind zu retten, vielleicht die Mutter kennenzulernen, die man seit 30 Jahren nicht gesehen hat oder nie kennengelernt hat. Vielleicht habt ihr auch einen ganz verrückten Wunsch, vielleicht wollt ihr berühmt werden, vielleicht wollt ihr ein großer Star werden und sagt auch, dafür würde ich alles geben. Die Wünsche sind vielfältig. Also wenn ihr gerne mit mir über letztendlich einen ganz, ganz großen Wunsch sprechen wollt, den ihr habt, über den ihr sagt, ja dafür, für diese Sache würde ich wirklich alles geben, dann meldet euch gerne per Mail domian@wdr.de oder gerne auch morgen ab 0 Uhr vor der Sendung schon und ab 1 Uhr während der Sendung natürlich auch. Dafür würde ich alles geben, unser Thema morgen. Jetzt wieder Freitemennacht, Dienstagnacht, Andreas, 50 Jahre alt. Guten Morgen, Andreas. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Andreas. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe vor ein Jahr habe ich meine Frau verloren, also meine Freundin. Das war meine Lebensgefährtin, mit der war ich 8 Jahre zusammen. Verloren heißt, sie ist gestorben. Ja, richtig, an Leukämie. Ich habe sie auch noch, ein Jahr habe ich sie noch gebadet, gepflegt. Ich habe alles für diese Frau getan. Das heißt, war ein großes Drama. Aber jetzt habe ich ein anderes Drama, weil ich bin Bauchredner, Musiker und ich trete fast jedes Wochenende trete ich auf und mach da Musik und mach da was. Mhm. Auf Veranstaltungen, kleinen Veranstaltungen, größere Veranstaltungen. Ja, und jetzt sind meistens ist es immer so, dass mir drei Frauen jetzt ein Wahnsinnsangebot gemacht haben. Mhm. Nur diese drei Frauen, das sind alles Geschwister. Ach so. Wie? Ja. Aber keine Drillinge? Nein, das sind keine Drillinge, das sind Geschwister. Ja. Alle 2 Jahre auseinander, ne? Die eine 48, die andere 50, die andere 52. Und alle drei sind, um es mal salopp zu sagen, scharf auf dich. Richtig. Und du? Die wollen eigentlich will mich jede. Und wissen die denn voneinander? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wissen die denn voneinander, dass jede andere ja, auch? Ja, sicher wissen die das. Ja. Das sagen die auch zu mir. Also die weiß, dass die eine weiß, dass die beiden Schwestern auch auf dich aufschaffen. Wissen die alle? Ja. Wissen die alle und die kommen immer jetzt kommen die zu mir hin und ehrlich gesagt entscheiden. Ich kann mich eigentlich nicht so richtig entscheiden und ich weiß jetzt nicht, was ich, weil ich kann immer schlecht Nein sagen. So, jetzt nochmal zur Grundsätzlichkeit. Du hast vor einem Jahr deine Freundin verloren und ihr habt ein sehr schlimmes, sehr leidvolles Ende gehabt, wie du gerade geschildert hast. Ja, richtig. Fühlst du dich denn schon bereit für eine neue Beziehung? Geht das wieder? Eigentlich ja. Mhm. Gut. Aber die Entscheidung, die fehlt mir schwer, weil die sind alle drei immer nett zu mir. Aber ich will aber kein irgendwie, dass ich die enttäuschen will. Sag mal, sind das Fans von dir, die dich auf der Bühne gesehen haben und dich toll fanden? Ja, richtig. Ach, das ist ja toll. Und du bist Bauchredner und das fanden die Mädels so putzig. Da haben sie gedacht, das ist ja ein süßer Kerl, der Andreas. Genau, ich bin nicht nur der Bauchredner, weil ich spiele auch sehr, ich spiele so spanische Gitarre und spanische Lieder. Ah, und dann hast du dich in die Herzen der Frauen hineingespielt. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, es gibt wahrscheinlich auch noch andere Frauen, die sich dafür interessieren, weil, aber die verfolgen mich ja jedes Mal und fragen immer, wo bist du nächstes Wochenende oder wo bist du dieses Wochenende? Ne? Aber das gibt doch Mord und Totschlag, wenn du dich für eine entscheidest über den, oder? Ja, das weiß ich ja eben nicht. Das ist ja mein Problem. Nee, jetzt muss ich dich mal so ganz unter uns Männern fragen, du kannst mir doch nicht erzählen, dass du alle drei gleich gut findest. Da muss doch eine drunter sein, wo du sagst, die ist es eigentlich. Die ist es auch. Gibt's eine? Ja. Ist es die ältere, die mittlere, die jüngste? Das ist die mittlere. Die mittlere. Nur das Problem ist, die ist auch 50 und da habe ich das Problem, dass ich den anderen beiden wehtue. Ja, Andreas, aber so ist nun mal das Leben. Was ist die Alternative? Allen drei Nein sagen ist ja albern. Wenn du eine sehr toll findest, dann würde ich mich natürlich für die entscheiden. Wenn du dich jetzt für keine von denen entscheidest, tust du allen dreien weh. Ja, also, das stimmt. So, sonst würdest du dir, das ist ja wie bei Bauer sucht Frau, ist das ja genauso, dass ich auch dann irgendwelche enttäuscht. Aber ich meine, ist es wirklich so, dass das die mittlere dein Herz am ehesten berührt? Ah ja, das stimmt. Und da habe ich auch mein Herz so ein bisschen dran gesetzt. Und ich finde es ja auch total nett. Und ich habe ja aber auch gesagt, sie muss mir auch ein bisschen Zeit geben. Ne? Ja, weil habe ich ihr ja schon gesagt. Ne? Aber ahnt sie, dass du eine Tendenz hast zu ihr, zur mittleren? Ahnt sie das? Das weiß sie. Aber sie traut sich jetzt nicht, ihren Geschwistern zu sagen. Und ich traue es auch nicht, ihren. Was sind denn das für Frauen? Wie jeck sind die denn drauf, dass die sich auf einen Mann stürzen? Das ist doch Wahnsinn. Da müssen die sich doch von Anfang an gleich im Klaren sein, dass es für zwei traurig endet, höchstwahrscheinlich. Ja, und das ist mein Problem, weil ich kein wehtun will. Musst du aber. Ja, wahrscheinlich. Bleibt ja gar kein anderer Weg. Soll ich die Wahrheit voll raussagen und soll das den drei sagen? Andreas, was für eine Frage, natürlich. Natürlich, wenn du für dich im Klaren bist, dass die mittlere deine Frau ist oder deine, die du am meisten magst, dann musst du es sagen. Schnell, zieh es nicht noch länger hin. Je länger du es hinziehst, desto schwieriger ist es für alle. Na, davor hatte ich Angst, aber gut, dass du mir das so sagst, weil musst jetzt durch. Hilft mir ein bisschen weiter. Spielst du dich ein bisschen in Stimmung mit der Gitarre und dann rufst du sie an oder sprichst mit denen? Ja, da danke ich dir für. Sehr gerne, Andreas. So viel Glück wünsche ich dir mit der mittleren. Alles Gute. Alles klar. Tschüss. Dank. Ciao. Ja, tschüss. 1.43 Uhr haben wir, falls es euch interessiert. Und wir machen weiter mit der Nicole. Und Nicole ist 31. Guten Morgen, Nicole. Guten Morgen, Domian. Hallo, Nicole. Dein Hallo. Thema. Ja, Adoption. Ich wurde mit 3 Monaten von meinen Eltern adoptiert. Mhm. Und bin halt auch ja grundsätzlich total dankbar dafür, zum einen, dass sie mich adoptiert haben und zum anderen, ja, ich hatte alles, was ich haben wollte, war eine tolle Kindheit. War alles super, alles toll und besser hätte es mir nicht gehen können. So ist mein Stand und so denke ich darüber. Wann haben die dir denn gesagt, deine Eltern, ich nenne sie mal deine Eltern, wann haben deine Eltern? Sind auch meine Eltern, also ich sehe sie auch als meine Eltern. Wann haben deine Eltern dir gesagt, dass du nicht ihr leibliches Kind bist? Ich kann kein genaues Alter sagen, aber die haben es uns gesagt, als die gedacht hatten, wir würden es verstehen. Wer ist wir? So von wegen, ich habe noch eine Schwester, die ebenfalls adoptiert ist. Ach so, und das ist deine leibliche Schwester? Nein, die wurde halt auch adoptiert, aber von einer anderen Frau dann. Ach so, und diese Familie, also deine Eltern haben nur diese 2 adoptierten Kinder? Ganz genau, weil die selber halt keine Kinder kriegen konnten. Also die sind sehr früh sehr offen damit umgegangen? Ganz genau. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich auch selber so offen damit umgehen kann. Mhm. Und das war halt auch früher, auch als Kinder oder Jugendliche, war es für uns auch wirklich natürlich, dass wir adoptiert worden sind und halt nicht leibliche Kinder sind. Und ich habe da auch nie irgendwelche Unterschiede bei Freunden oder so gemerkt, dass die anders behandelt worden sind als wir. Also soweit auch eine gute und schöne Geschichte, aber du rufst an. Ja, Genau. Am Montag stand eine Dame vom Jugendamt bei mir vor der Tür. Natürlich war ich erstmal selber total geschockt, weil ich habe gedacht, es würde um meine Kinder gehen. Mhm. Aber dabei ging es um mich, um meine Adoption. Mhm. Und zwar, mein leiblicher Bruder würde mich suchen. Mhm. Und ich wusste wohl, dass es da noch jemanden gibt. Und hatten deine Eltern dir denn was über deine leiblichen Eltern erzählen können? Wussten die etwas darüber? Ja, nur, dass es eine Frau war. Ja, die war 19, 20 sowas zu dem Zeitpunkt, als die mich geboren hatte. Mhm. Und das Jugendamt meinte wohl damals zu meinen Eltern, ob die damit zurechtkämen, dass ich eventuell geistig etwas zurückgeblieben wäre, gegebenenfalls auf eine Sonderschule gehen müsste, weil halt die Mutter auch nicht so einen ausgeprägten Intellekt hätte. Ja, und war natürlich gar kein Thema. Also auch eine komische Frage, ne? Also wenn die Mutter nicht gerade die gebildetste ist, zu sagen. Ja, ob die halt damit zurechtkommen würden in der Zukunft. Aber da haben deine Eltern keine Probleme mit gehabt und nein. So, nein, überhaupt gar nicht. Wussten denn deine Eltern, dass es da noch einen Bruder gibt? Ja. Ach, das wussten. Denn das Jugendamt ist nochmal auf die zugekommen, weil die Frau wohl ziemlich schnell wieder schwanger geworden ist und halt noch ein Kind bekommen hat. Und dann haben die halt dieses Kind, ja, hört sich jetzt total blöd an, aber meinen Eltern halt auch angeboten. Ach so. Aber die waren ja dann glücklich, die hatten ihre zwei Kinder, so wie sie es sich immer gewünscht haben, und wollten dann halt, dass auch eine andere Familie glücklich werden. Okay, das heißt, du wusstest, dass es da noch einen Bruder gibt. Und jetzt kommt jemand vom Jugendamt und sagt, der Bruder will mit dir Kontakt aufnehmen. Ja. Möchtest du das? Ja. Ja, ich die Frage war ein bisschen falsch betont. Natürlich, das kann ich gut verstehen, das würde ich auch gerne wollen. Ja. Hast du schon? Ja. Hast du? Erzähl mal, ja. Wie spannend. Ich bin dann direkt, also die Dame, die sagte, sie wäre schon ein paar Mal bei mir gewesen und hätte jetzt auch nicht die Akte dabei und so weiter und so fort. Und dann bin ich halt am nächsten Tag direkt dahin gefahren und dann sie hat mich dann auch gefragt, darf ich mal anrufen? Und dann habe ich gesagt, ja, machen Sie mal. Mhm. Und weil ich halt auch irgendwie so insgeheim gedacht hat, der hat einen Job, der ist am Arbeiten und kann sowieso nicht telefonieren jetzt. Mhm. Ja, aber dann ging er doch ans Telefon. Mhm. Und dann hat sie auch halt eben die Sache erklärt und dann den Hörer rübergereicht. Ja, und irgendwie, das war total komisch, weil das halt ein total fremder Mensch war, den ich überhaupt gar nicht kannte, aber wir halt das Gleiche quasi erlebt haben und halt Geschwister sind. Ja, ja. Und deswegen war man halt auch sofort offen für man spürt die Wurzeln, die man hat, die gemeinsamen Wurzeln. Mhm. Ja. Hast du dich mit ihm jetzt auch schon getroffen? Ja. Und, wie kommt ihr miteinander klar? Also das war alles total toll, klasse. Also, wie alt ist er? Ein bisschen jünger als du jetzt? Der ist ein Jahr jünger als ich. Also das ging damals echt schnell. Wohnt er weit weg von dir? 100 Kilometer. Ja, das geht ja. Hat er den Kontakt zu eurer Mutter? Wir wissen beide, wo sie wohnt. Und da ist halt auch so die Sache, traut man sich, welche Geschichte steckt dahinter, warum hat sie uns abgegeben? Mhm. Und ja, ich halt selber als Mutter denke mir auch, ich gebe ein Kind nicht einfach so ab, wenn hat man wohl einen triftigen Grund dafür. Mhm. Ich möchte auch dieser Frau nicht vor den Kopf stoßen und irgendwie sagen, so, das, hier bin ich. Und das heißt, ihr seid unsicher, ob ihr da rangehen sollt? Was heißt unsicher? Wir hatten nicht. Dann auch schon Kontakt zu einer leiblichen Tante. Mhm. Und die hat halt auch so erklärt, wie diese Frau, die uns geboren ist, halt ist. Dass die geistig halt wirklich zurückgeblieben ist. Ach so. Die können noch nicht mal Bus fahren. Also insofern, dass sie noch nicht mal auf die Reihe kriegen. Das heißt, man kann ja überhaupt keinen Vorwurf machen, was damals passiert ist. Genau. Und dann das Elternhaus, da muss sie auch wohl psychisch sehr unter Druck gesetzt worden sein, sodass sie da auch immer abgehauen ist und einfach da dem Ganzen entflohen ist. Also, willst du sie sehen? Ich möchte sie sehen, ja. Auf jeden Fall. Ja, dann macht das doch. Dann geht ihr beiden doch, das ist ja sogar noch einfacher, wenn du mit deinem Bruder dorthin gehst. Ja, aber ich kann doch nicht einfach so zu dieser Frau hingehen. Nein, nein, man muss erstmal, ich würde auch erstmal schreiben, ob sie es möchte. Ich würde nicht einfach da vor der Tür stehen, das kann man nicht machen. Eben, und das habe ich mir nämlich auch gedacht. Wenn sie dann reagiert, dann gut, und wenn sie nicht reagiert, dann muss man das auch akzeptieren. Ja, aber ich kann ja noch nicht mal sicher sein, dass sie überhaupt versteht, was wir von ihr wollen. Gut, aber ein Versuch ist es ja wert, dass du erstmal einen Brief schreibst. Vielleicht ist da jemand um sie herum, der ihr den Brief vorlesen kann. Das ist wirklich ein schwieriger Fall, wenn sie etwas zurückgeblieben ist. Aber man weiß es nicht. Vielleicht, die Leute reden so und reden so, vielleicht ist sie auch ganz glücklich, wenn sie euch sieht. Und vielleicht schämt sie sich auch, dass sie das nicht geschafft hat. Man weiß es ja nicht. Ja, sicherlich wird sie da... Ich würde mal vorsichtig da rangehen, wenn du eine Adresse hast, sagst du. Ja. Ja, dann schreib da erstmal einen Brief. Ich stand da auch schon vorm Haus. Ja, schreib da erstmal einen Brief hin und guck mal, ob jemand reagiert. Vielleicht tut sich ja was. Wenn sich nichts tut, muss man... Was meint denn die leibliche Tante? Die kennt doch nun die Mutter. Wie schätzt sie das denn ein? Naja, sie hat schon wohl gesagt, dass die leibliche Mutter wieder verheiratet ist und dass dieser Mann wohl nichts davon weiß, dass sie 3 Kinder bekommen hat und die zur Adoption freigegeben hat. Oh, dann wird es ja noch schwieriger. Dann kannst du ja auch nicht auf einen Brief hinschreiben. Aber dann könntest du den Brief doch vielleicht der leiblichen Tante geben, dass sie diesen Brief persönlich oder dass die leibliche Tante die Mutter fragt, unter 4 Augen mal, ob sie das möchte. Ja. Irgend sowas. Ja, ja. So würde ich es dann vorsichtig machen, nicht, dass du sie da in Bedrängnis bringst irgendwie. Ja, eben, das möchte ich nämlich auch nicht. Ist denn ist die leibliche Tante, ist die nett und okay? Ja. Gut. Ja, die ist total nett. Ja, dann mach doch mit der den Schlachtplan. Dann soll sie versuchen. Und die hat ja auch Kontakt zu deiner Mutter. Ja, zwar nicht regelmäßig, aber okay. Ja, Kontakt. Dann würde ich sie bitten, der Mittelsmann zu sein, sozusagen, und mal vorzufühlen, wenn sie mit der Mutter alleine ist, das mal zu fragen. Ja. Das ist das Allerbeste. Schreib keinen Brief. Das ist dann zu kompliziert, wenn da noch ein Mann ist. Und nachher muss er ihr das vorlesen. Vielleicht kann sie nicht lesen und so weiter. Das ist nicht gut. Ja, eben. Und vor allen Dingen jetzt, wenn sie ihr Leben hat und damit klarkommt und da auf einmal irgendwie so ein Brief ankommt und ihr Leben dadurch wahrscheinlich irgendwie total zerrüttet wird und sie wieder abhauen muss oder genau. Was weiß ich was. Also das mach es behutsam. Ich bin ja dieser Frau wirklich dankbar, dass sie mich abgegeben hat. Ja, also, deswegen will ich ihr da auch nichts Böses. Noch eine Frage zu deinen Eltern. Was sagen die denn, dass du jetzt da noch einen Bruder hast? Die finden das total toll. Die finden das gut. War denn dein Bruder auch schon mal mit bei deinen Eltern? Nee, das noch nicht. Nein. Aber das kommt sicher auch bald. Ich hoffe. Ja. Nicole, in diesem Sinne, geh mal vorsichtig ran und mache das über diese Tante. Ich glaube, das ist der klügste und vorsichtigste Weg. Ja. Alles Gute und viel Glück wünsche ich dir. Ja, danke schön. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war Nicole. Und hier ist... Antoine, 23, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Antoine, schön, dass du da bist. Ja, es freut mich, deine Stimme zu hören. Ich war jetzt schon eine ganze Stunde dran. Oje, oje. Um was geht's denn hier? Ja, okay, also mein Problem ist halt, ich habe seit circa 4-5 Wochen Alkoholproblem. Seit 4-5 Wochen? Was ist denn los? Warum? Ja, mir fällt es halt schwer, über das Thema zu reden, weil ich habe da so ein Problem gehabt. Ich bin halt Balletttänzer, ich gehe gern tanzen und so. Und also ich erzähle jetzt die Vorgeschichte, wie es dazu kam. Und ich habe halt auch viel Probleme mit Drogen und so jetzt die letzte Zeit. Moment, Frage. Ich gehe gern tanzen und ich bin Balletttänzer, sind 2 verschiedene Schuhe. Ja, ich mache Bodentouren und mache Ballett so ein bisschen und so halt gemischt halt. Und ich mache es halt jetzt so seit 2 Jahren. Nur ist er weg. Auf die letzte Sekunde. Machen wir weiter mit Leila. Und Leila ist 24. Guten Morgen, Leila. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Leila. Jetzt haben wir leider nicht mehr viel Zeit. Ja, ist nicht schlimm. Um was geht's bei dir? Also mein Thema hätte gut zur letzten Woche gepasst. Und zwar Jung und zwischen den Kulturen. Ah ja, erzähl. Ein Mischling. Und zwar mein Vater kommt aus Nordafrika, also aus den arabischen Ländern. Und meine Mama ist Deutsche. Ja. Und du bist hier geboren? Ich bin lesbisch. Und du bist lesbisch? Ja. Und hier geboren in Deutschland? Ich bin hier geboren, aufgewachsen. Und wie geht's dir? Wie fühlst du dich? In Deutschland? Und überhaupt? In Deutschland, lesbisch, in der binationalen Familie und so weiter. Also ich lebe gerne hier in Deutschland. Ja, du bist ja auch deutsch. Ich habe noch keine schlechten Erfahrungen gemacht irgendwie mit rassistischen Äußerungen, obwohl ich südländisch aussehe. Wollte ich gerade fragen, du siehst, man sieht es dir an, dass du ein bisschen südländischen Touch hast. Genau, dunkle Haare, dunkle Augen, das sieht man mir an. Und keine Probleme damit gehabt bisher? Nein, noch nie gehabt. Wie reagiert denn der Teil der Familie des Vaters darauf, dass du lesbisch bist? Die wissen es gar nicht. Ach, die wissen es gar nicht. Mein Vater auch nicht. Aber deine Mama? Meine Mama weiß es, genau. Warum weiß der Vater das nicht? Ja, das ist ja das Problem. Ich weiß nicht, wie er darauf reagieren würde, weil ich habe ihn öfters schon mal sehr abwertend über homosexuelle Menschen sprechen gehört. Mhm. Seid ihr denn eine muslimische Familie? Ja, aber wir sind doch recht moderat, also nicht total streng. Aber du bist schon auch eine Muslima? Genau, finde ich auch. Mhm. Genau. Ja, das ist natürlich wirklich ein großes Problem. Du bist 24 schon, dir ist ganz klar, du bist für dich, deine Identität ist klar, du bist lesbisch. Ja, genau. Hast du eine Freundin zurzeit? Nee, momentan nicht. Nee, aber das heißt, wenn du eine hast, musst du die vor deinem Vater verstecken, als deine Partnerin. Treffe ich mich meist bei ihr oder wir treffen uns woanders. Ja, ist klar, aber das ist ja so, auf Dauer ist das ja auch kein guter Zustand. Ja, das stimmt, aber ich bin auch froh, mich schon mal von meiner Mutter geoutet zu haben. Ist auch noch nicht allzu lange her, ein paar Monate. Ach so. Und die hat's ganz cool aufgenommen. Also, sie sagte, sie wusste schon. Mütter haben immer ein Gespür dafür. Haben sie? Ja. Haben die auch. Mir war gleich klar, sie weiß es, aber ich habe immer gewartet, dass sie es sagt. Aber sie hat mir irgendwie was gesagt. Ich glaube, das ist so ein Mutterstolz. So Instinkt ist das, glaube ich, auch. Dass die das mitkriegen. Hat sie denn gesagt, hier, dein Papa sagt das mal noch nicht, oder wie ist ihre Meinung? Sie hat gesagt, dass ich es mal für mich behalten sollte. Zunächst mal. Genau. Ja, also, wenn du jetzt gerade erst mit deiner Mutter gesprochen hast, dann musst du nicht, da kannst du dir auch noch ein bisschen Zeit lassen, finde ich auch. Ich glaube allerdings, so auf Dauer ist es nicht gut, mit dieser Lüge oder mit diesem Geheimnis so zu leben. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinem Vater? Ja, recht oberflächlich. Ach so. Also gar nicht mal sehr eng und innig. Nein, gar nicht. Mhm. Also oberflächlich. Wie wichtig wäre es dir denn, dass er das weiß und dass er es sogar auch akzeptiert? Wie wichtig ist dir das? Also ganz ehrlich, wichtig ist mir das nicht, aber ich bin doch schon Familienmensch und möchte nicht in irgendeiner Art und Weise irgendwie doch ausgestoßen werden oder ne? Du hast ja also, wahrscheinlich auch noch viele Verwandte in Nordafrika. Ja, die habe ich. Oma, Opa, von der Seite, leben die noch? Nee, die leben nicht mehr. Aber Tanten, Onkels oder Cousinen oder weiß ich was? Genau. Hast du da, besucht ihr die Familie oft? Gibt es da engen Kontakt? Alle paar Jahre kommen ein, zwei Tanten mal zu uns rüber. Und das ist auch, das Verhältnis ist nett, ist gut. Ja, das ist in Ordnung, ist ein nettes Verhältnis. Ja. Leider, also, ich kann mich da nur wiederholen. Wie gesagt, jetzt im Moment lass es erstmal alles sacken. Deine Mutter weiß es mal gerade erst neu und frisch. Mhm. Aber ich finde, ab einer bestimmten Zeit muss er es auch wissen. Und dann ist es sein Ding, damit klarzukommen. Ja, ich denke mal, auch wenn ich mir richtig wirklich eine eigene Existenz aufgebaut habe und alles von zu Hause nicht mehr wohne. Ach, du wohnst noch zu Hause? Ich wohne noch zu Hause. Ja, okay, stimmt. Dann ist es natürlich noch einfacher, wenn du weg bist und dein eigenes Leben führst. Dann kannst du noch besser dann sagen, so, und das ist wirklich hier mein Leben, als wenn du noch zu Hause bist. Und das ist klar, das verstehe ich. Ja, mach es so. Das ist doch ein ganz guter Plan. Geh so vor. Ja, werde ich auch machen. Aber vielen Dank. Ich wollte nochmal deine Meinung hören. Ich wollte nochmal sagen, ich höre dich schon lange und ich bin auch ein Fan von dir auf jeden Fall. Das ist sehr nett. Freut mich sehr, Laila. Alles Gute und viel Glück wünsche ich dir. Ja, komm ich noch ein Autogramm von dir? Gerne, wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Ja, vielen tschüss, Dank. Tschüss, ciao. Und viele weitere Sendungen, ja? Dankeschön, tschüss. Danke, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Und jetzt sage ich euch nochmal unser Thema morgen. Das morgen heißt, dafür würde ich alles geben. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die einen ganz starken Wunsch haben. für den Sie alles geben würden. Vielleicht gesund zu werden, jemanden hinter Gittern zu bringen, das eigene Kind zu retten, vielleicht einen ganz großen beruflichen Traum zu verwirklichen, was auch immer. Was ist euer allergrößter Wunsch oder Traum, für den ihr alles geben würdet? Ab morgen, ab 0 Uhr könnt ihr morgen anrufen. Um 1 sind wir hier im Radio bei 1 Live und im WDR-Fernsehen. Und ihr könnt natürlich auch gerne mailen, domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage Tschüss. Bis morgen. Bye, bye.